Höret nun von Jack und seiner Rast, von Eiche, Haus und stillem Mast. Dorfes Hohn, fand eine Lichtung grün, wo alte Bäume wohnen. Nicht weit die Heimstatt, doch genug von Sport und Klaff. Ein schupenalter Hauer lag verwittert schief am Pfad. Er riss die Bretter, richtete Balk und Steg. Die Hand war gruff, die Arbeit schlicht, doch treu sein Weg. An eines Eichenrand, er baute dann ein Blockhaus schlicht. Das Dach vom Harz, die Tür aus Eichenholz, das Feuer bricht. So ward sein Heim, so ward sein Schild aus Wald und schlichtem Stein. Die Welt war klein, die Ruhe groß und Jack gewann sein Sein. Auf der Lichtung unter Eichen fand er Heim und Rast. Klaglos lebt er still und schlicht im Wald, ist seine Last verblasst. Auf der Lichtung, Hand an Erde, Brot und Feld bereit. Die Stille wie ein Mantel liegt die Tage sanft und weit. Ein Gärtlein grob erschlicht von Kräutern, Kohl und Korn. Der Wald gab Fleisch, die Falle sang, der Morgen ward geboren. Er spann Felle, schoss wild, stellte Rucksack, Bogen, Netz. So ward sein Tag in ein Verpflicht, sein Mal in stillem Gesetz. Nur alle paar Monde tritt er hinab zum Dorf, ist Tor zum Fahrrad. Hart und Jack geht still zur Bieg. Auf der Lichtung unter Eichen fand er Heim und Rast. Klaglos lebt er still und schlicht im Wald, ist seine Last verblasst. Auf der Lichtung, Hand an Erde, Brot und Feld bereit. Die Stille wie ein Mantel liegt die Tage sanft und weit. Wenn Abend sinkt, die Eiche flüstert, setzt er sich ans Feuer still, den Blick zum Dorf, das fern und klein, und findet seinen Willen. Die Dorfbewohner sehen von Ferne, doch die Hand bleibt fest im Fell. Jack baut sein Reich aus Holz und Mut und Frieden füllt die Welt. Auf der Lichtung unter Eiche lebt er schlicht und treu. Die Welt gibt Brot, die Nacht gibt Ruhe und Jack ist sorgenfrei. Auf der Lichtung Heimatfeste tauscht er Fleisch für Salz und Tuch. Die Eiche wacht, das Blockhaus steht und Frieden ist sein Bruch. So wohnt er dort, und selten geht er hin zum Dorfe, die Eiche schützt. Das Feld gibt Brot im Lad, da lebt er ohne Not.